Es gibt in der großen Schublade unterbewertete Platten des letzten Jahrhunderts auch einen Klassiker der Synthesizer-Musik, White Noise, Electric Storm. White Noise heißt so viel wie weißes Rauschen, übrigens abgeleitet vom Synthesizer, der das weiße Rauschen oft produzieren kann. Was die beiden Engländer, die unter dem Namen White Noise unterwegs waren, die beiden Engländer Derbyshire und Vorhouse, 1969 da auf Platte banden, war die dunkle Seite des Synthesizers, Soundeffekte en masse, schräge Modulationen und Gesänge. Dieser LP ist heute in Kreisen von Elektroniktüftlern immer noch hip, zu Recht. Hier sind The White Noise mit Love Without Sound.